Niklas ist Musiker und sein aktuelles Projekt, das heißt Schleicher. Genau. Ja. Und da, Niklas, habt ihr ja gerade auch, oder hast du zusammen auch mit der Band, die ab und zu hinten dran checkt, gerade eine neue Single rausgebracht. Richtig, unsere neue Single Heimweh ist gerade vor ein, zwei Wochen freitags erschienen. Könnt ihr auf Spotify, Apple Music und wie das alles heißt hören. Und ja, wir sind eigentlich ganz happy mit dem Ding. Hinter Schleicher, da steckst du in erster Linie, aber gleichzeitig bist du auch immer noch mit Musikern unterwegs zusammen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist irgendwie so ein Singer-Songwriter-Projekt, aber ja, manchmal mit einer Liveband hinten dran, manchmal ist ein Schlagzeuger mit dabei, ein Gitarrist, ein Pianist. Das ist so ein bisschen modular zusammensetzbar, je nach Location. Also manchmal braucht es einfach nicht eine ganze Band, dann ist es vielleicht auch ganz cool, das Singer-Songwriter-mäßig aufzuziehen. Und manchmal, wenn es ein bisschen mehr knallen muss, dann ist es auch geil, wenn eine Band dabei ist. Wir sprechen gleich noch mehr darüber, wie du oder auch du und deine Mitmusikerinnen und Musiker unterwegs seid. Aber ich würde sagen, zuerst mal hören wir in eure neue Single rein. Sehr gern. Heimweh ist das von Schleicher. Hat er es auch so satt in der Hand? Heimweh, wenn ich ihn so sehr. Nimm uns mal mit in die Entstehungsgeschichte von Schleicher. Das ging ja so letzten Sommer los. Genau, richtig. Hat alles irgendwie letztes Jahr im Sommer gestartet. Ich kam aus einem alten Projekt, wo ich auch gesungen habe, wir aber mehr gemeinsam Songs geschrieben haben. Und das Projekt ist dann zu Ende gegangen und ich war mir aber eigentlich klar, dass ich weiter Musik machen will, weiter Songs schreiben will, dass ich Lust habe, das mit Menschen zu teilen, aufzutreten. Und ja, dann ist Schleicher entstanden, unter anderem die Songs Heimweh und Hundeleben, die jetzt beide auch schon auf Spotify released sind, die sind relativ früh entstanden in der Entstehungsgeschichte. Und ja, es macht jede Menge Spaß und das Projekt ist jetzt so ungefähr ein Jahr alt und schauen wir mal, wo es noch hingeht. Du schreibst selbst über das Projekt, dass es Folkpop mit Ecken und Kanten ist, aber eingängige Melodien hat, aber nicht, wie ist es so schön gesagt, glaube ich, glatt geschmiegelt ist oder so ähnlich. Glatt gebügelt, ja. Glatt gebügelt. Wenn man euch so, oder wenn man auf die Insta-Seite von Schleicher geht oder so die Live-Sessions sieht, die ihr so eingespielt habt, dann sind es so gemütliche Räume, gemütlich eingerichtet mit Pflanzen und irgendwie sieht es so aus, als ob sich alle wohlfühlen oder so im Van geil, dass du das so wahrnimmst. Spielen. Ja. Irgendwie sieht es so aus wie so ein Lebensgefühl. Ja, das ist auch genau das, was ich transportieren möchte, weil Folk, Pop, Pop in Klammern, weil also ich bin kein Mensch, der irgendwie glatt gebügelt ist und wo alles clean ist, sondern es geht darum, für andere, aber auch für mich selber eine Wohlfühlatmosphäre zu kreieren und deshalb freut es mich sehr, dass du das auch irgendwie so aufgefasst hast. Ja, es soll vor allem authentisch sein und ich möchte irgendwie in einem Wohnzimmer, beim Wohnzimmerkonzert genauso klingen wie auf der Bühne und nahbar sein und einfach ja die Musik, hinter der ich stehe, auch so transportieren, wie sie ist und nicht irgendwie noch maximal hochproduziert dann irgendwie aufnehmen und so. Ich lass mich fallen, weil ich's nicht seh und auch dich nicht. Lass mich fallen und einer sagt es schon okay. Wir haben gerade schon so ein bisschen drüber geschnackt, über die Wohlfühlatmosphäre, die du auslösen möchtest mit deiner Musik. Und sonst bist du ja auch, wie gesagt, du hast gerade auch gesagt, viel unterwegs auf den Bühnen hier in Schleswig-Holstein und auch anderswo. Ja, ich bin sehr glücklich und auch mega dankbar dafür. Das Projekt gibt es erst seit einem Jahr und dann ist es wirklich nicht selbstverständlich, so viele Auftritte, Konzerte spielen zu dürfen. Es ist auch alles dabei, es sind Wohnzimmerkonzerte dabei. Wir dürfen jetzt auf der Kivo zwei, drei Auftritte spielen, sind im Bootshafen-Sommer dabei, waren vor einigen Tagen auf dem Pfingstton-Festival in Neustadt, Pelzerhaken. Und ja, das ist ja genau das, was man eigentlich als Musiker machen will. Live spielen, auftreten und irgendwie Menschen begeistern. Ich habe dich bei der Kulturrotation gesehen, unten an der Hörn. Da spielst du dann eigene Songs und auch dann Coversongs, wenn du live unterwegs bist. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen, wie ich mich in dem Moment fühle. Es gibt mega coole Künstlerinnen und Künstler da draußen und ja, manchmal ist es für mich der richtige Moment, um Coversong zu spielen. Manchmal merkt man aber auch, ey, die Leute brauchen irgendwie gerade mal ein bisschen was, was sie schon mal gehört haben, was Bekannteres. Und bevor man die dann irgendwie überfrachtet und 15 eigene Songs hintereinander spielt, spielt man vielleicht auch einfach mal einen kleinen Track, den die schon mal gehört haben. Du hast es aber auch schon so ein bisschen anklingen lassen vorher vor der Sendung, als wir kurz noch ein Glas Rotwein draußen getrunken haben. Es ist irgendwie... es steht ja auch noch vor uns. Das ist, du hast gemeint, es ist auch dann einfach... Es macht Spaß, live zu spielen, aber natürlich ist es schwer, einfach mit Musik Geld zu verdienen. Ja, auf jeden Fall. Funktioniert bei mir ja auch nicht so, dass ich irgendwie komplett davon lebe. Ich studiere auf Lehramt hier an der CAU und in den Wintermonaten arbeitet man dann mal ein bisschen als Vertretungslehrkraft und im Sommer kommt man dann irgendwie über die Runden mal mehr und mal weniger. Vielleicht sucht man sich nochmal einen Nebenjob. Es ist mit Sicherheit schwierig als Musiker in so einem kleinen Stadium, in dem ich mich befinde, irgendwie davon leben zu können. Und trotzdem ist es dann irgendwie schön und dass es Spaß macht, im Sommer dann unterwegs zu sein. Also du hast da sehr euphorisch geklungen. Es ist mega. Also es gibt irgendwie nichts Schöneres, am Donnerstag oder am Freitag ins Auto zu steigen und zu wissen, man hat jetzt 2, 3 Auftritte vor der Nase und fährt irgendwie quer durch Schleswig-Holstein. Letztens waren wir in der Nähe von Berlin, haben da noch einen Auftritt gespielt. Und man lernt so viele Menschen kennen und so viele Leute haben Bock auf Musik und es ist einfach, das ist wunderbar an dem, was ich da gerade mache. Das ist schön. Wir hören jetzt noch einen weiteren Track von dir, Nebel. Ich meine, der erste Track, der rausgekommen ist, wie ist der entstanden? Nebel habe ich ganz, ganz mega kitschig irgendwann mal am Strand geschrieben, in so einer Morgenstimmung und dann habe ich das Ding einfach gefühlt. Ist der erste Song, der auf YouTube veröffentlicht wurde tatsächlich, mit einem kleinen Live-Session-Video dazu und ja, hört mal rein. Und auf der Oberfläche glänzt. Alles ist gut, ich lege über die Fassade. Nur ein Glanz. Sieht sie so nicht schön an, die Fassade. Niklas, du kamst vorher hier rein und hast gesagt, so, irgendwie habe ich jetzt Bock auf Radio. Du hast früher auch beim Radio gearbeitet. Ja, ich habe ein Volontariat tatsächlich damals bei Antenne Koblenz gemacht, einem kleinen Lokalregionalsender in Rheinland-Pfalz und habe jetzt seit, wie lange studiere ich jetzt? Zu lang auf jeden Fall, seit 6, 7 Jahren nichts mehr mit Radio am Hut gehabt. Komm hier so rein, sehe dich hier so an den Knöpfen und dachte mir so, boah, geil, irgendwie hätte ich schon auch nochmal Bock da drauf. Bist immer herzlich eingeladen, hier mitzumachen. Ja, vielleicht schaue ich die nächsten Tage nochmal vorbei. Wie war das für dich damals dann bei Antenne Koblenz, jetzt auch losgelöst von einem Radiosender, das ist wahrscheinlich bei vielen anderen Radiosendern auch so, Musik zu spielen, die man dann vielleicht selber nicht unbedingt so feiert? Ui, ja, also ich habe damals noch sehr viel Rockmusik und so gehört, so alte Rockmusik von AC/DC bis sonst irgendwas und das war da, das waren ja so und die besten Hits von heute, so die Mucke hat mich aber, ich war 19 oder so, echt krass jung und es hat mich nicht so richtig interessiert, weil ich war irgendwie geflasht davon, was ich da gerade machen durfte, vor so vielen Leuten zu sprechen, mega coole Gäste gehabt und so und die Musik, die war eher so ein bisschen Beiwerk, da hast du ja als Radiomoderator dann am Ende des Tages eh nicht so mega viel Einfluss drauf, zumindest nicht in den größeren Sendern. Ja. Das wird dir vorgegeben und dann ja, spielst du halt das, was da als nächstes in der Warteschlange ist. Und wie ist es jetzt so? Jetzt hast du ja praktisch als Musikschaffender die Seite gewechselt und versuchst bei den Radiosendern ins Programm reinzukommen. Also das sind jetzt, glaube ich, alles keine Tracks, die zwangsläufig im Radio laufen sollen oder müssen und ich muss damit jetzt auch gar nicht so mega bekannt werden eigentlich, weil am Ende des Tages mache ich das ein Stück weit auch ganz egoistisch für mich und für die Leute, die mich dann live gerne hören wollen. Und ey, wenn so ein Ding mal ins Radio schafft, bin ich sehr dankbar dafür. Aber wenn das am Ende nicht funktioniert, dann mache ich trotzdem für mich Musik weiter und bewahre mir den Wert der Musik an sich trotzdem. Mhm. Ja. 3 Songs hast du rausgebracht. Du hast gerade auch schon gesagt, bald kommt eine Mini-EP raus. Ja, wenn man so will. wir haben vor einem Jahr so Live-Session-mäßig die Songs Heimweh, Nebel und Ich und Du aufgenommen. Mehr oder weniger bei uns im Proberaum haben die jetzt nochmal gemischt. Bei einem Song bei Heimweh hat auch ein guter Bekannter von uns jetzt nochmal eine Geige drüber gespielt. Und der nächste Song Nebel wird jetzt so in circa einem Monat auch auf Spotify veröffentlicht. Und im August, September kommt dann der letzte Song Ich und Du und dann steht die erste Mini-Live-EP quasi und dann schauen wir mal, was das nächste Jahr bringt. Da kommt auf jeden Fall neue Musik, aber wann und wie steht jetzt ehrlich gesagt auch noch gar nicht fest.